Aber was nützte diese späte Vergeltung dem unglückseligen Deutschen, wenn lange vorher mit Hilfe der äußeren Feinde, zu denen von Rom und Zion ja die mannigfaltigsten Fäden sich hinüber und herüber ziehen, er derart geknechtet, entkräftet, zum Bettler gemacht, zu dauernder Versklavung verurteilt und zu geistiger Ertötung verdammt wäre, dass er nie mehr befähigt würde, den Kampf gegen den dann einzigen Feind des fassenden Geistes auf der Welt aufzunehmen? In solch furchtbarer Gefahr ist es oberste Aufgabe, durch stete Aufklärungsarbeit in allen Kreisen der Bevölkerung dahin zu wirken, dass der Deutsche endlich erkennen lernt, dass eine christliche Religion, welche es wagt, einen Deutschen wider den anderen zu hetzen, mit der Lehre Jesu Christi nichts zu schaffen hat und demnach gegen die entnationalisierenden Bestrebungen Roms nur ein einziges Mittel dauernde Hilfe bringen könnte. Eine sowohl von römischem als von alttestamentarisch-jüdischem Geiste befreite christlich-arische Religionsgemeinschaft, die wenigstens nach der religiösen Seite hin das deutsche Volk zu untrennbarer Einheit zusammenschweißte. Wir wissen sehr wohl, dass dies ein schwer zu erreichendes und noch in schier unendliche Ferne gerücktes Ziel der Erlösung sein und bleiben wird. Umso fester aber müssen wir dies Ziel im Auge behalten, der furchtbar unterminierenden Macht jener beiden Erzfeinde, jener Erkenntnis- und Hoffnungsgrundlage entgegenzubauen, die alle fluchwürdige Wühlarbeit zustande macht. Gerade in Norddeutschland, wo die Emissäre Roms nur im Geheimen ihre Tätigkeit entfalten können, vermag der scharfe Beobachter viel besser als im Süden, wo die beiden Geheimmächte in nach außen scharf getrennten Lagern hausen, jene geheimnisvolle katholisch-jüdische Allianz zu studieren. Immer wieder und wieder aber finden wir getaufte und ungetaufte Juden in inniger Gemeinschaft mit katholischen Kreisen ihre protestantenfeindliche Tätigkeit entfalten. Wer im Übrigen noch manche exakte Aufklärung zu dieser heute noch wenig verstandenen Allianz gewinnen will, der sei abermals auf die Weisen von Zion verwiesen, wo im Anhange zu den Geheimsitzungen jenes oft erwähnten Baseler Kongresses der Herausgeber Gottfried zur Beek in dem Abschnitt Juden und Jesuiten, Seite 181 und folgendes, manch wertvollen Beitrag bietet. Wer erwartet, in diesem Buche irgendwelche realpolitische Winke für das außenpolitische Verhalten der Deutschen zu finden, der hat im Grunde das Wesentliche der Zionsfrage gar nicht verstanden. Denn wie sollte es nur möglich sein, dem Deutschen irgendwelche außenpolitische Richtlinien zu geben, solange er noch gar nicht ahnt, dass seine zur Außenpolitik entsandten Männer gemeiniglich nur mit Leuten zusammentreffen und sich über die Schicksale der jeweiligen Völker beraten, die abermals unter der Maske der Zugehörigkeit zu ihren Nationen nichts anderes treiben als unentwegte, von den unglückseligen Völkern nie durchschaute Zionspolitik. Und gelänge es dem Deutschen selbst, dies Schwierigste zu erreichen, seine Parteien, Ministerien und Außenvertretungen von jüdischem Einflusse zu säubern, was nützte dies, wenn die ihm zu Verhandlungen bestimmten Außenvertreter der anderen Völker nach wie vor Zions Emissäre wären und blieben und nun mit umso größerer Gehässigkeit alles bekämpfen würden, was die nun ehrlich deutschen Diplomaten irgend betreiben würden? Hier kann nur die Erlösung dadurch kommen, dass auch allen übrigen Völkern der Erde ein allzu spätes Licht darüber aufgeht, dass das entsetzliche Einanderzerfleischen der Völker letzten Endes nur Zions Weltmacht dient und sie nur pour le roi de Sion ihre wechselseitige Vernichtung betreiben. Und wir lesen in den Weisen von Zion, Seite 109, die vielen Kriege, ununterbrochenen Aufstände und zwecklosen Staatsumwälzungen, zu denen wir die Nichtjuden veranlasst haben, um die Grundlagen ihres staatlichen Lebens zu unterwühlen, werden bis dahin allen Völkern derart zuwider sein, dass sie von uns jede Knechtschaft erdulden werden, um nur nicht von Neuem in die Gräuel des Krieges und des Aufruhrs zu verfallen. Werden wir da nicht endlich begreifen, dass alles, was heute zwischen den Völkern sich abspielt, keinem anderen Zweck hat, als dies furchtbare Ziel möglichst rasch herbeizuführen? Und glauben wir allen Ernstes, irgendetwas Vernünftiges, sowohl unseren als auch den übrigen Völkern Zweckdienliches zu erreichen, solange Zions Allgegenwart nicht durch gemeinsames Erwachen und Vorgehen aller Völker wieder den gemeinsamen Feind zunichte wird? Wahrlich, wer auf dem außenpolitischen Gebiete irgendwelche Wünsche und Pläne öffentlich auszusprechen töricht genug wäre, der würde nichts anderes erreichen, als dass diese Pläne, eben wenn und weil sie gut und zweckdienlich wären, alsbald Zion in die Lage versetzten, die geeigneten Gegenmaßnahmen zu treffen, lange bevor der langsame Deutsche den langwierigen Übergang von Überlegung zu Beratung, Einsicht, Entschluss und Tat gefunden hätte. So wird dann gerade der tiefer blickende und einsichtsvolle Leser es zu verstehen und zu würdigen wissen, dass auf diesem heute ganz und gar Zion preisgegebenen Gebiete beim heutigen Stand der Dinge kein einziger realer Vorschlag gemacht werden kann und darf. Und so wollen wir uns denn endlich jenem Gebiete zuwenden, das in seiner täglich und stündlich psychagogisch die Massen beeinflussenden Wirkung die hirnvergiftendste Waffe Zions zu nennen ist, die Presse, die wir in diesem Zusammenhang nur so weit zu berühren gewillt sind, als sie der Politik dient, indes wir ihren ungeheuer verheerenden Einfluss auf das Geistesleben dem folgenden, diesem Probleme vorbehaltenen vierten Teile unseres Buches aufsparen müssen. 30. Die Presse unter der künftigen jüdischen Weltherrschaft. Welche Aufgabe erfüllt jetzt die Presse? Sie dient dazu, die Volksleidenschaften in dem von uns gewünschten Sinne zu entflammen oder selbstsüchtige Parteizwecke zu fördern. Sie ist hohl, ungerecht und verlogen. Die meisten Menschen wissen gar nicht, wem die Presse eigentlich dient. Wir Juden haben sie unseren Zwecken dienstbar gemacht. Wir werden sie, wenn wir erst zur Herrschaft gelangt sind, vollständig in Fesseln schlagen und jeden Angriff auf uns unnachsichtig bestrafen. Der augenblickliche Zustand ist doch ganz widersinnig. Einerseits kostet die unumgängliche Vorprüfung der Bücher, Zeitschriften und Zeitungen dem nichtjüdischen Staat eine Menge Geld. Andererseits lässt er sich doch aus Achtung vor der angeblichen öffentlichen Meinung von jedem Schmierfink mit Kot bewerfen, ohne dagegen einzuschreiten. Wir werden uns davor zu schützen wissen und gleichzeitig unserem Staat aus der Beaufsichtigung der öffentlichen Meinung eine erhebliche Einnahmequelle verschaffen. Das wird zunächst in der Weise geschehen, dass wir Drucksachen aller Art, wie Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und so weiter, mit einer Stempelsteuer belegen, welche die übergroße Zahl derselben einschränken dürfte. Ferner werden wir von jedem Zeitungsverlage, jeder Druckerei und so weiter die Stellung einer bedeutenden Bürgschaftssumme verlangen, die wir im Falle von Angriffen auf uns ganz oder teilweise einziehen. Nun könnten ja einzelne Parteien bereit sein, große Geldsummen zu opfern, um ihre Meinung dennoch öffentlich zu verbreiten. Aber auch dagegen wissen wir ein Mittel. Sobald eine Zeitung uns zum zweiten Male angreift, wird sie unterdrückt.